Kundgabe 3227a. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.08.1944. Recht, Gerechtigkeit, Rassen, Völker. Es ist einer ganzen Nation unwürdig, so sie sich nicht Rechenschaft ablegt über ihr Denken und Handeln. Es soll ein Volk untadelig sein im Verhalten dem Nächsten gegenüber, der Angehöriger seiner Nation ist. Es soll aber auch anderen Nationen gegenüber das Gebot der Nächstenliebe erfüllen, wenn dies auch nicht so zu verstehen ist, dass sich das Handeln und Denken auf einzelne Mitglieder erstreckt, sondern das gesamte Fühlen und Wollen einem anderen Volk gegenüber soll ehrenhaft und anständig sein. Es soll das gerechte Empfinden nicht vermissen lassen, das heißt, nicht jenem etwas absprechen, was ein Volk selbst beansprucht. Es soll Recht und Gerechtigkeit walten allen Menschen gegenüber, und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse oder Nation soll nicht bestimmend sein für die Handlungen, die ihnen gegenüber ausgeführt werden. Es hat Gott keine Einschränkung gemacht, als er das Gebot der Nächstenliebe den Menschen gab, denn ein jeder Mitmensch soll als Bruder betrachtet werden, als Geschöpf Gottes, dem auch ein brüderliches Gefühl entgegengebracht werden soll. Und darum soll der Mensch selbst nicht diese Beschränkung einführen. Er soll nicht gewissen Menschen gegenüber berechtigt zu sein glauben, sie von der Nächstenliebe ausschließen zu können. Er soll ohne Unterschied das Gebot der Nächstenliebe üben und sich also auch darüber Rechenschaft ablegen, so er dieses Gebot missachtet. Und darum muss er sich klar sein über sein Denken und Handeln, wie weit es den göttlichen Geboten entspricht. Er kann es nicht nach Belieben und Gutdünken verschieden beurteilen. Er kann nicht dem einen gegenüber sich versündigen und sich zu einer Sünde berechtigt glauben, weil er sich in einem anderen Kreis stehend wähnt, den Rasse- oder Volkszugehörigkeit gezogen haben. Vor Gott gibt es diese Grenzenziehung nicht. Vor Gott gelten alle Menschen gleich. Und Recht und Unrecht bleibt immer und überall Recht und Unrecht. Es ist nicht zulässig, dass der Mensch sich selbst Rechte zubilligt, die er dem Mitmenschen abspricht. Und so sich das Denken der Menschen so verirrt, dass sie sich im Recht glauben, auch bei unrechtem Handeln, so ist der Mensch schon tief gesunken in seiner geistigen Entwicklung. Denn er setzt dann das irdische Leben hoch über letztere, ansonsten er nicht ein Denken verteidigen könnte, das geboren ist aus dem Streben nach eigenem Vorteil. Was der Mensch für sich selbst verlangt, muss er unweigerlich auch dem Mitmenschen zubilligen. Und nimmermehr darf er sich eigene Gesetze zurechtlegen, wenn er nicht fürchten will, dass auch er von Gott aus nicht so bedacht wird, wie er es wünscht, sondern ihm zugemessen wird nach dem Maß, nach dem er selbst gemessen hat. Amen.